In Korea werden verschiedene Ausbaumaterialien aus Bimsstein hergestellt. Die Ausbaumaterialien aus Bimsstein, versteinertem Lavaguss aus dem Vulkan, werden derzeit als neue universelle und grüne Baumaterialien des 21. Jahrhunderts mit großer Anwendungsperspektive anerkannt. Die Division 216 produziert mit eigener Kraft, Technik und Ressource verschiedene qualitätsgerechte Ausbaumaterialien aus Bimsstein und wenden diese bei der Umgestaltung vom Kreis Samjiyŏn aktiv an.